unsere Fähigkeit und unsere Entschlusskraft. Deutsche Arbeiter, an das Werk! Das deutsche Volk ist glücklich in dem Bewusstsein, dass die ewige Flucht der Erscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde von einem ruhenden Pol. Meine Herren Präsidenten, der Reichsbahn und der Reichsbank, meine Herren Statthalter, Frauleiter und Parteigenossen und meine deutschen Arbeiter. Den Verkehr beginnen wir nunmehr, neue Schlagadern zu bauen. Ein neues Verkehrsmittel wird nun in der Gestaltung des deutschen Straßenwesens die in gebührende und notwendige Berücksichtigung finden. Soll ein Riesenwerk zeigen von unserem Willen, unserem Fleiß, unserer Fähigkeit und unserer Entschlusskraft. Erstens, Sie wollten eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Zweitens, Sie wollten kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Denn die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ehren. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland! Es lebe Deutschland! Es lebe Deutschland! Nationalsozialistische Bewegung. Es lebe Deutschland!